13-1 die Propelleraufpumper. Mit der Einführung des Verstellpropellers fanden die Mechaniker ein raffiniertes System, um die Steigung des Propellers zu verändern. Sie erfanden ein pneumatisches System mit zwei Steigungen, eine kleine Steigung für den Start und eine große Steigung für den Reiseflug. Dieses System bestand darin, eine Blase im Inneren des Propellerkegels zu platzieren und sie auf einen Druck von 2 kg/cm² aufzupumpen, ausreichend, um den Propeller in der kleinen Steigung zu halten. Nach dem Start, sobald die Reiseflughöhe erreicht war, ließ der Pilot die Luft aus der Blase ab, und der Propeller wechselte in die große Steigung. Nach der Rückkehr von der Mission musste am Boden der Druck in der Blase wiederhergestellt werden. Dies geschah von Hand mit einer großen Fahrradpumpe. Daher stammt die Bezeichnung für die Mechaniker der französischen Luftwaffe, Propelleraufpumper.